WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Der Komponist Paul Brody wurde in Seattle geboren, lebt aber schon seit langer Zeit in Berlin. Und in seinen Hörspielen, Installationen und Performances guckt er immer wieder auf Themen wie Identität oder Heimat und hinterfragt und dekonstruiert diese Konzepte. In seinem Hörspiel Grundgesetzland, das wir heute senden, untersucht er die ersten 5 Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Und er will wissen, was denken Menschen, die aus anderen Ländern hierher gezogen sind, wie er ja auch, über die einzelnen Artikel. Bedeutet Würde zum Beispiel etwas anderes, wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt? Aber haben nicht auch Deutsche ganz andere Kulturkreise als andere Deutsche? Und bringt das überhaupt was, in Kulturkreisen zu denken? Paul Brodys Hörspiel Grundgesetzland, eine Volksbefragung in 5 Artikeln. Als ich in den 70er Jahren, da habe ich Basketball in der Jugendnationalmannschaft gespielt und da hatten wir schwarz-rot-goldene Socken und es war für uns fast peinlich, das Schwarz-Rot-Gold in den Socken zu haben, weil es kein Identifikationsangebot zu geben schien, das uns die Bundesrepublik lieferte. Alles war überlagert von der deutschen Vergangenheit, in deren Kontinuität man stand. Heute können wir sagen, dass es andere Identitätsangebote gibt, die Deutschland schafft. Und das Grundgesetz ist das erste davon. Das Grundgesetz erlaubt mir auf ganz andere Weise, Deutscher zu sein. Grundgesetzland. Eine Volksbefragung in 5 Artikeln. Feature von Paul Brody. Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates das Grundgesetz. Sie können einfach ins Internet gehen und da kann man sich das Grundgesetz umsonst nach Hause liefern lassen. Kann jeder in Anspruch nehmen. Warum haben Sie das gemacht? Ich wollte eigentlich bei einer Aktion mitmachen, das an Frau Merkel zu senden, wegen irgendeiner Sache, aber ich war dann doch zu faul. Deutschland ist für mich ein Vorbild in Sachen Freiheit, Menschenwürde und so weiter für viele Länder der Welt. Was verbinden Sie mit dem Grundgesetz? Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das kennen wir. Na, mit Meinungsfreiheit bin ich aufgewachsen zum Glück, mit Demokratie zum Glück auch. Und was hast du nochmal gesagt, Josi? Gleichrechte für alle. Ja, damit bin ich zum Glück auch aufgewachsen. Also ist unser Grundgesetz, ja. Ich glaube, das war nach Hitlerzeiten, damit kein Rassismus mehr herrscht in unserer Welt. Lange her, in der Schule. Ich lebe einfach frei. Das ist für mich frei. Ich habe nicht an alles zu halten, was mir vorgeschrieben wird. Ich mag Vorschriften. Aber das Grundgesetz schützt deine Freiheit. Ja, stimmt schon. Ja, genau. Und zur heutigen politischen Diskussion, man sollte nicht nur Respekt einfordern, sondern auch den anderen Menschen Respekt gegenüberbringen. Im Auftrage des Parlamentarischen Rates. Tatsächlich ist in den 2000er Jahren noch ein Aspekt im Hinblick auf den Tierschutz dazugekommen, der auch in der Verfassung aufgenommen wurde. Artikel 3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Unabhängig welche Rasse, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung, welche Religion. Das Grundgesetz. Ein kleines Exemplar habe ich noch zu Hause im Bücherschrank. Ich habe es nachher später anders erlebt, als meine Kinder in der 5. und 6. Klasse waren, war das Grundgesetz nicht mehr Gegenstand des Schulunterrichtes. Es geht um die Demokratie. Verkündige ich im Namen und in Auftrage des Parlamentarischen Rates. Artikel 16, genießt man als Asylrecht. Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Für eigentlich die Bundesrepublik Deutschland. Keine Diktatur mehr, sondern ein Vielvölkerstaat. Das ist für uns als Bürger ist das Allerwichtigste. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, die Menschenwürde ist unantastbar. Ich sag Ihnen mal direkt was. Wenn wir hier in Deutschland, alle, jeder Bürger, mittlerweile fühle ich mich auch hier Angehörige dieses Staates, obwohl ich immer noch einen türkischen Pass in meiner Tasche habe. Wenn wir das untereinander lernen und sprechen könnten, es werden weniger Probleme und mehr Dialoge geben untereinander. Okay, schönen Abend. Schönen Wörchen. Noch eins möchte ich Ihnen sagen über die Europa. Ich war damals, als sie in Kraft trat, 16 Jahre alt. weil eben unsere Mutter eine sehr politische Frau war und sagte, ja, das ist ja nun na, was ganz Neues. Dr. Peschel Gutzeit, ehemalige Senatorin für Justiz. Wir wussten, dass es zum Teil Formulierungen sind in der Verfassung, die wir so nicht kannten. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, wo gibt es denn solche Freiheitsrechte? Die Griechen hatten schon eine Demokratie und das ist die richtige Staatsform. Und dann kommt man natürlich notgedrungen auf die Französische Revolution, dann kommt man auf die USA, auf die dortige Verfassung. Und dann haben wir mal so ein bisschen verglichen und haben gesagt, ja, das stimmt schon, das geht schon zurück auf die Weimarer Verfassung. Aber es ist schon sicherlich auch noch ein anderer Einfluss drin. Wer den aber genommen hatte, das haben wir erst viel später erfahren. Die Engländer, Franzosen und Amerikaner haben sich ja zusammengeschlossen und es ist etwas gelungen, was kein Mensch für möglich gehalten hat, dass Deutschland sich wirklich innerlich dieser Demokratie zugewendet hat, und zwar Westdeutschland vor allen Dingen. Thomas Kleiner-Brockhoff, Leiter des Berliner Büros des German Marshall Funds. Die letzten 4 Jahre bis zum Ende der Amtszeit war ich Planungschef und Leiter des Redenschreiberstabes von Bundespräsident Joachim Gauck. Die Bundesrepublik ist ja ein junger Staat und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir eher so langsam ins Grundgesetz reinwachsen. Auch muss man bedenken, dass das Grundgesetz für einen temporären Staat, für einen Teilstaat geschaffen war und deswegen heißt es nicht Verfassung, sondern Grundgesetz. Das heißt also, diese Identifikation mit diesem Gesetz, sie hat nicht 1990 begonnen und deswegen sind alle sozusagen die Beziehungsgeschichten der Deutschen zum Grundgesetz sind ja eigentlich jüngerer Natur. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen. Human dignity shall be inviolable. Достоинство человека неприкосновенно. Керамет insani. La dignité de l'être humain est inviolable. İnsanın onur ve haysiyeti sie zu acht zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Was heißt denn, die Würde des Menschen ist unantastbar? Unsere Mutter sagte, ja, das ist was ganz Neues und das klingt ja auch sehr hoch. Und dann hat sie uns gefragt, was stellt ihr euch denn vor? Und dann haben wir so überlegt, Beispiele, was könnte denn überhaupt darunter fallen? Und zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich dann gesagt habe, wie man zum Beispiel Gefangene behandelt, wenn jemand verhaftet wird, wie er behandelt wird. Wird er behandelt wie ein Mensch oder wie ein Untermensch und so etwas? Also solche Beispiele haben wir zu Hause gebildet. Herzlichen Dank für die gemeinsame Reise und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder an Bord des Kulturzuges. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dostałam informację, że nie wszystko zostało nagrane, tutaj jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Also, ich heiße Ewa Struszczyńska-Wille. Co-Kuratorin des Kulturzugs Berlin-Breslau, ein deutsch-polnisches Kulturprojekt. Ich bin nach Deutschland 2 Wochen vor der Ausrufung des Kriegszustandes in Polen gekommen, Dezember 81, um Germanistik zu studieren. Politisch hat sich die Lage dann binnen von 2 Wochen dermaßen verändert, dass mein Aufenthalt bis heute dauert. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dein Akzent ist fast weg, wenn du das liest. Das ist so schwer leicht zu sprechen, weil im Deutschen Würde, es ist ja schon, das Wort hat so eine Schwere. Also ich weiß nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Unantastbar ist auch so, also das muss man so betont. Was verbindest du mit dem Begriff Würde? In Altpolnisch, bei der Frage, wie heißen Sie, hat man gesagt, jaka jest pani godność? Also, wie heißen Sie, wer Sie sind quasi, hat man benutzt das Wort godność, was hier im Deutschen Würde heißt. Wie ist Ihre Würde? Aber man meinte, wie heißen Sie? Ich heiße Paul Brody, ich heiße Ewa Struszczyńska-Wille, wenn Sie mich fragen. Das Godność ist auch was den ganzen Menschen irgendwie umschreibt. Aber wenn ich vom Leben spreche jetzt, dann ist das gemeint das Wort Godność, Deutschwürde, und das Wort Respekt. Und von dem Schatzone, Respekt wird heutzutage sehr viel in Polen gesprochen. Man hat Polen degradiert. Man hat gesagt, im Zweiten Weltkrieg, Polen sind zum Arbeiten da. Und aus diesem ganzen historischen Komplex resultiert, dass die Polen sehr sensibel reagieren auf das. Das spielt auch jetzt in der Politik sehr große Rolle. Das heißt, dieses Godność, dieses Würde, wird in Polen auch oft mit der Konnotation nehme mich ernst. Mein Name ist Hüseyin Yoldaş. Ich arbeite in der Jugendsozialarbeit. Ich bin ein typischer Gastarbeiterkind. Auch in der türkischen und auch in der kurdischen Sprache Würde kann man natürlich auf der einen Seite mit dem Begriff Onur erklären. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen das auch synonym benutzen würden für den Begriff der Ehre, wenn es um Familien geht, wenn es um die Rolle des eigenen Standes in der Gesellschaft geht, haben solche Begrifflichkeiten in unserer Community natürlich einen sehr, sehr hohen Rangwert. Wie ist es aber in der Politik? Das Grundgesetz ist der Hüter der Würde, weil dadurch, dass es die Würde des Menschen, nicht des Deutschen, des Menschen, egal wer er ist, ins Zentrum rückt, das Individuum und die Erfindung des Individuums, das ist das, was die demokratischen Staaten ausmacht und das ist dieser berühmte Satz im Grundgesetz. Wer bestimmt, wann die Würde des Menschen in irgendeiner Form benachteiligt wurde oder nicht? Wenn ich zum Beispiel mir als deutscher Staatsbürger, deren Eltern vielleicht aus der Türkei gekommen sind, ich türkisch und kurdischsprachig immer aufgewachsen bin und mir dann Äußerungen von der AfD zum Beispiel anhöre. Für andere wäre das so eine politische Äußerung, aber ich und auch viele andere, die auch einen anderen Migrationshintergrund vielleicht haben, fühlen sich in ihrer Ehre oder in ihrer Würde eigentlich angegriffen. Man würde dann auf der anderen Seite natürlich auch die Meinungsfreiheit und andere Geschichten nochmal aufführen, sodass ich dann sage, na wieso haben wir denn dann Artikel 1, wenn wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber ich spüre das doch tagtäglich. Aber ich kann nicht auf diesen Grundrechtartikel besinnen und sagen, meine Würde ist aber hier angegriffen worden, wenn ich ständig gewisse Politiker höre oder meine Kinder es in der Schule spüren, wie zum Beispiel, dass dann irgendwie in der ersten Klasse gesagt wird, wenn Deutschland euch nicht gefällt, dann fliegt doch wieder zurück in die Türkei. Wie, also ist denn die Würde jetzt angegriffen oder nicht? Meiner Meinung nach ja. Mein Name ist auf europäischer Sprache Vivian Lee. Aber eigentlich heiße ich Li Huiyun. Ein der Lieblingslieder, die ich singe, heißt es, in der Ferne gibt es eine Schöne. Jeder Mensch muss dann langsam auch sein Mensch zeigen und entwickeln lassen. Und deswegen für einen Chinese, für wie er sich dann im Laufe seines Lebens entwickelt, zeigt er vielmehr, ob er würdevoll von seiner Umgebung, seiner Familie, von seinen Freundschaften anerkannt bekommt. Und deswegen kriegt ein Chinese immer im Laufe seiner Erwachsenwerdung mehrere unterschiedliche Benennungen. Das ist meine Verbindung mit dem Wort Würde. Für einen einfach der Anfang von einem Mensch mit seinem Namen. Jelena Kulic, Musikerin, Schauspielerin. Das Problem ist, dass sowohl Würde als auch Freiheit sind in Serbien ein sehr abstraktes Konzept. Weil nach dem Bosnischen Krieg, nach dem Bombardieren, nach dieser ganzen Menge von schrecklichen Leuten, die die Regierung geführt haben, man hat zwischendurch auch ein bisschen Optimismus verloren und jeder versucht in seiner kleineren Familienwelt sowas zu schaffen. Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zum 7. Deutsch-Arabischen Literatursalon. Wir haben heute Gäste aus Syrien, dem Irak und natürlich auch aus Deutschland und es ist ein ganz besonderer Salon. Wir nehmen keinen gewöhnlichen Text als Vorlage, sondern das Grundgesetz. Wir fragen, kann ein Gesetzestext Literatur, also Ausdruck von Kultur sein? Ich habe es in einem Theaterstück erlebt und da kommt das Wort Würde vor. Und dann haben die Schauspielerinnen und Schauspieler gesagt, das ist das einzige deutsche Wort im Konjunktiv. Wir leben alle noch in Zeiten, wo die Würde noch gar nicht voll sich entwickelt hat, sondern sie ist noch eine Zukunft. Und dann hast du gesagt, mit Liebe ist das noch so ja, ähnlich. Das ist ein Imperativ. Ja, genau. Ne? Liebe ist ein Imperativ, also ein merkwürdiges deutsches Wort. Was heißt eigentlich Würde auf Arabisch? Karama und Nasaha. Karama. Und wie füllt ihr den Begriff? Es gibt keine besonders Definition für Karame oder für Würde bei uns in arabischen Ländern, weil wir haben darunter gelitten zu viel und für Syrien, wir haben das nicht gesehen. Eine Frage an dich, Maha. Du wurdest in Irak geboren. Was bedeutet für dich der Begriff der Würde? Da habe ich Zeit gebraucht, um mich als Mensch zu definieren, die das Recht hat, ihre Meinung zu äußern. Ich bräuchte viel, viel Zeit, um meine Würde für mich selbst zu definieren. Die musste ich mir selbst erschaffen. Ich habe 25 Jahre in Syrien gelebt und danach bin ich hier seit 2 Jahren in Deutschland. Das heißt, dass mein Gedanke ist anderer. Ich kann nicht jetzt sofort eine Meinung sagen. Ist es für uns sinnvoll? Für uns sind natürlich diese Auseinandersetzung mit euch Geflüchteten immer auch ein Prozess der Bewusstmachung. Ich bin so sozialisiert mit diesen Rechten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendjemand abschaffen will. Und genauso, und was mich wirklich beängstigt heute, ist, dass ich nicht weiß, wie ich mich wehren soll. Also ich wehre mich permanent, sehr anstrengend. Ich muss mich im Moment wahnsinnig viel wehren, aber ich mache das und bin noch dankbar, dass ich es kann. Ich kann übersetzen, aber ich habe auch eine Meinung. Ja, ja, das glaube ich. Sag mir erstmal deine Meinung und dann übersetzt. Ja. Ich wünsche mir, dass das Grundgesetz eines friedlichen, keine Wehrens, Aggressivität, die ich von dir jetzt spüre, in dem Grundgesetz mit integriert. Ich fühle mich auch so viel angegriffen, aber dann muss ich mich wehren. Ja, aber wir haben ja das Gesetz, wir brauchen uns nicht zu wehren. Du bist ein geschützter, friedlicher Mensch. Maha, könntest du bitte für Husam übersetzen? Gesetz hin, Gesetz hier. In Deutschland kann man Gesetz durchführen. Wir reden nicht nur von Syrien, wir reden von der ganzen arabischen Welt. Wir können die Gesetze in eine Tasse Wasser durchrühren, locker machen und trinken und es wird gar keinen Effekt haben. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt auseinandergehen, möchte irgendjemand noch einen letzten Kommentar geben? Vielleicht in Zukunft, dass eine Verfassung überall auf der Welt gibt. Und diese Verfassung verwendet bei allen Menschen. Ich würde sagen, liebe Leute, wenn das chemisch ginge, die Grundrechte des Grundgesetzes in die Wasserleitung, dass wir jeden Tag unser Grundgesetz trinken. Prost, zum Wohl. Prost, bin ich ein. So wie wir haben gerade mit dem Master gesprochen. Als das Grundgesetz geschaffen war, das Land, für das es geschaffen wurde, in vieler Hinsicht homogenisiert worden. Das ist ja die Geschichte des Holocaust. 70 Jahre später erleben wir, dass wir in einem Land leben, das äußerst heterogen ist und das ethnisch, religiös, politisch in jeder Sichtweise, was die Herkunften betrifft, einen sehr hohen Einwanderungsanteil hat und deshalb auch sehr vielfältig geworden ist. Das Dokument des Grundgesetzes für eine ganz andere Republik geschaffen wurde, jedenfalls sah sie anders aus, erweist sich als ein Dokument, das eigentlich die Grundlage ist für das Zusammenleben von vielen, weil es ein Grunddokument der Toleranz in Deutschland ist. Artikel 2. Im Artikel 2, Punkt 1, persönliche Freiheitsrechte. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Das mag man gerne zu akzeptieren, aber dann kommt Dieser zweite Teil, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt, also man ganz oft auch diese zweite Hälfte des Satzes vergisst. Ich glaube, dass Artikel 2 der schwierigste ist. Wenn wir jetzt eine Beziehung haben zwischen zwei Menschen, die sich lieben und nach einiger Zeit die Liebe eines einen Menschen zu Ende geht, aber der andere Mensch liebt immer noch. Um selber meiner Freiheit den Anspruch gerecht zu werden, muss ich den anderen ja verlassen. Also in dem zweiten Teil ist ja ein Versuch, das irgendwie zu vereinfachen, indem man sagt, Wadovi Constitutionemo, also wir geben mit der Verfassung ein Regelwerk, der das steuert, der die Grenzen beschreibt. Das ist wie die 10 Gebote Gottes. Das war ja auch der Versuch, durch die Gebote eine Gemeinschaft herzustellen. Und so denke ich mir, die Verfassung versucht immer. Ich bin ja der Meinung, dass kein Mensch frei ist. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite können wir alle natürlich sagen, wir sind alle frei, weil wir eigentlich tun und machen können, was wir wollen. Wenn ich jetzt heute nicht arbeiten gehen will, dann gehst du nicht arbeiten. Solange du die Konsequenzen ertragen kannst, hast du die Freiheit aller Welt. Die Freiheit ist auch sehr viel verbunden mit Sicherheit, finde ich. Also wenn ein Mensch sagt, in gewissen Ländern mache ich meinen Mund nur auf, wenn ich beim Zahnarzt bin, heißt es für mich, dass er sich nicht sicher fühlt. Wenn du in einem Land nicht sicher bist, dann kannst du auch gar nicht frei sein. Der Staat, das Grundgesetz verlangt, zur Schule zu gehen und Steuern zu zahlen. Er verlangt ja sehr wenig. Das heißt aber auch, weil er so wenig Pflichten dem Bürger auferlegt, ist es am Bürger selber, diesen Rahmen der Freiheit durch sein verantwortliches Handeln im Zusammenwirken mit anderen zu gestalten. Das ist doch die Chance, die wir dadurch haben, dass wir praktisch keine Pflichten haben. Ich habe als Galeristin eine tolle Erfahrung gemacht, gerade so mit einem trockenen Satz aus dem Grundgesetz. Es geht um freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Vor 2 Jahren haben wir in der Presse mitbekommen, dass das Bundesverfassungsgericht ein Urteil in eine Klage so gegen Hartz IV, die eine Bulgarin und ein Algerier so betrieben haben. Dieses Gericht hat den beiden Recht gegeben, dass jeder Einzelne ein Grundrecht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, Liebe eingeschlossen. Und diesen tollen Satz fanden wir so motivierend, dass wir eine Ausstellung gemacht haben. Und die hieß auch das Grundrecht des Einzelnen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, Liebe eingeschlossen. Und daraus ist diese tolle Idee entstanden, so vom Grundgesetz zur Kunstausstellung. Aber wenn ich nur an meinen serbischen Freundeskreis in Berlin denke, die sind alle gay. Die sind einfach aus Serbien weggerannt, um das zu sein, was sie sind. Und die Chinesen mit Taoismus sieht der Mensch als sich nicht so wichtig, weil Taoismus beachtet die Natur und fordert der Mensch als seine eigene Freiheitssuche daran, dass er lernt, würdevoll mit dieser Natur umgehen. Weil er sagt, diese Freiheit musstest du bedanken, dass die Natur dir erlaubt. Das ist wirklich der erste Umweltschützer, muss ich wirklich sagen. Artikel 3. Artikel 3, Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mein Name ist Patrick Day aus Ghana. Auf Papier steht so, es ist richtig, aber nee, persönlich, weil du schwarz bist. Du musst erklären zu die Personen oder die Polizei, dass du weißt, dass alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ich hatte Probleme mit meinem Ex. Ich habe die Polizei angerufen und als sie gekommen sind, haben sie gemacht, als ich etwas falsch gemacht habe. Vielleicht ist es Probleme mit Bildung oder Probleme mit Leuten, nicht so viel Reise. Ich bin aus Indien. In indische Verfassungsrechte ist auch geschrieben, dass alle sind gleich. Aber dieses alte System von Denken, wo die Kastensysteme existieren, es gibt immer noch Probleme, aber wir hatten einen Präsident, der von den Schedule Caste kam, von dieser niedrigen Kaste. Das System bietet schon die Chancen an, aber es dauert. Artikel 3 Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Wir haben gesagt, na, manches ist eben noch nicht so. Zum Beispiel die Gleichberechtigung der Geschlechter war nun wirklich nicht so. Aber wir haben das verstanden als ein Ziel. Und selbst unsere Mutter, die ja skeptisch genug war durch ihre Weimarer Erfahrungen, hat zu uns gesagt, na, vielleicht wird es ja diesmal was. Mein Name ist Carmen Sitter. Ich komme aus einer Familie mit gleichberechtigten Frauen. Mein Buch Die vergessene Mütter des Grundgesetzes war ein Protest. Es wird immer von den Vätern der Verfassung, von den Vätern des Grundgesetzes gesprochen. Und die vier Frauen, die da auch beteiligt waren, wurden überhaupt nicht erwähnt. Wir wussten ja, dass nicht nur Artikel 3 Absatz 2 uns die absolute Gleichberechtigung sicherstellt, sondern dass Elisabeth selber die treibende Kraft war. Das wussten wir alle. Elisabeth selber musste zuerst die drei Frauen überzeugen, sie musste erst die SPD überzeugen und dann letztendlich den gesamten Parlamentarischen Rat. Elisabeth Selbert, 1948 im Radio. Millionen Witwen müssen uns selbst die Verantwortung nicht nur. Sie ist wie eine Wanderpredigerin durch die Lande gezogen, hat auch vor Arbeiterinnen in den größeren Firmen gesprochen. Das waren Metallfabriken, Wäschereien, Landarbeiterinnen, Zeitungen, Radio, Frauensendungen im Hörfunk. Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind? Wissen sie, dass sie beispielsweise bei einem Rechtsgeschäft, was über die Schlüsselgewalt hinausgeht, die Genehmigung des Mannes in jedem Fall brauchen, genau wie ein Minderjähriger? Mit waschkörbeweise Briefen und Protestschreiben. Plötzlich war auch die Arbeit des Parlamentarischen Rates in der Öffentlichkeit mit Interesse aufgenommen worden. Gezwungen vom Sturm in der Öffentlichkeit mussten die Männer im Parlamentarischen Rat Artikel 3 Absatz 2 zustimmen. Im Nachhinein behaupteten sie, wir waren ja sowieso dafür. Dank der Initiative der Sozialdemokraten, die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Elisabeth Selbert musste aber leider dann einen hohen Preis für ihre Hartnäckigkeit bezahlen. Sie hat sich ja gegen alle Widerstände durchgesetzt, aber natürlich viele Männer in ihrer Eitelkeit verletzt. Und deswegen wurde sie für die Wahl zum ersten Bundestag in Deutschland nicht aufgestellt, was sie doch sehr gekränkt hat. Wie bitte im Jahre 1968, 20 Jahre nach Inkrafttreten unserer Verfassung, Gleichberechtigung und er nimmt keine Frauen, wo sind wir denn? Das ist ja die Geschichte, wo ich in die Pressekammer so gerne möchte und mir sagt der Präsidialrichter, das können Sie vergessen, der Vorsitzende der Pressekammer nimmt keine Frauen. Und darauf bin ich ja zu ihm gegangen. Ich habe ja dann nicht zu ihm gesagt, was, Sie nehmen keine Frauen, sondern ich habe gesagt, ich habe gehört, Sie hätten so gerne eine Frau an Ihrer Kammer. Das lässt sich doch machen. Und da war er erst mal platt. Da konnte er gar nichts mehr sagen. Also es war, wenn Sie so wollen, eine Frechheit. 1994, also über 40 Jahre später, war das Thema Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen immer noch ein Thema. Und deswegen musste dann Artikel 3 Absatz 2 ergänzt werden, dass der Staat zur Beseitigung der Ungleichberechtigung beiträgt, so als Blick in die Zukunft. Die Ergänzung, und an der habe ich mitgewirkt, die ist 1994 in Kraft getreten. Also die Frage: Reicht es aus, die Aussage der Verfassung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt? Denn bis 1990 war die Gleichberechtigung ja keineswegs überall durchgesetzt. Es gab sie zwar an vielen Stellen, aber es gab sie nicht überall. Und das sah dann so aus, dass wir gesagt haben, die Gleichberechtigung haben wir, die gleichen Rechte haben wir. Aber gleichgestellt in der Verfassung und in der Verfassungswirklichkeit, also in der Gesellschaft, sind wir nicht. Nach wie vor gibt es an vielen Stellen vor allem in Führungsstellen, viel weniger Frauen als Männer und so weiter. Also eine Gleichstellung der Geschlechter ist bis heute nicht durchgesetzt. Und so kamen wir dann nach endlosen Debatten natürlich und riesigen Widerständen dazu, dass eine Ergänzung schließlich die Zweidrittelmehrheit fand, die ja nötig war. Und diese Ergänzung lautet, der Staat, also unsere Gesellschaft, fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mitglieder in der Verfassungskommission sagten, nee, das geht gar nicht. Wir können nicht in eine Verfassung schreiben, dass Nachteile beseitigt werden, denn das zeigt ja, dass es Nachteile gibt. Wir waren 4 Justizministerinnen. Gesagt, ja und, da es sie gibt, können wir es auch reinschreiben. Das war also ein enormer Kampf. Und da hat sich schließlich Kohl, der Bundeskanzler, eingeschaltet und hat seinen CDU- und CSU-Leuten gesagt, jetzt macht mal mit, jetzt gebt mal nach, die nächste Bundestagswahl kommt, und zwar bald. Und die Mehrheit der Wähler sind Frauen. Und so waren sie ganz plötzlich dann bereit, diesen Satz mitzutragen, wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Zunächst hieß es, wirkt auf, bei dem Abbau bestehender Nachteile hin oder mit. Und dann habe ich gesagt, was heißt hier Abbau? Wenn ich eine 10 Meter Mauer habe und ich trage 1 Meter ab, habe ich immer noch 9 Meter. Es muss beseitigt werden. Es muss weg, es muss ganz weg. Und so ist das Wort beseitigen reingekommen. Also es ist schon interessant, so eine Entwicklung. Und das ist dann die Empfehlung aus der Verfassungskommission gewesen. Und das hat der Bundestag dann Anfang 1994 so beschlossen. Und so ist seither dieser Artikel 3 Absatz 2 ergänzt um diese Förderungspflicht des Staates. Artikel 3 Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ich bin Martina Tögel und habe 3 Flüchtlingsfamilien bei uns im Kindergarten, die wir betreuen. Ich bin Maike Stein, ich bin Autorin und helfe mit bei Autoren helfen. Das ist ein Zusammenschluss von Autorinnen und Autoren, die Flüchtlingen helfen. Der Fall trifft direkt den Artikel 3 Absatz 3. Und zwar geht es sehr passend auch um Sprache. Es geht um eine Familie, die aus Syrien kommt und dringend eine Wohnung in der Nähe unseres Kindergartens braucht, damit das Kind weiter in unseren Kindergarten gehen kann. Mir wurden Gerüchte zugetragen, dass es Wohnungsgesellschaften gibt, die nicht gerne Flüchtlinge aufnehmen. Und ich habe mal ganz unverfänglich bei meiner Wohnungsgesellschaft nachgefragt, ob das wirklich so sein könnte. Bekam eine Antwort-E-Mail, wo wir erstmal für unser Engagement gelobt wurden. Vielen Dank auch. Aber leider wäre es tatsächlich so, dass Menschen, die nicht ausreichende Deutschkenntnisse hätten, lieber nicht dort wohnen sollten. Und die wurde jetzt auch von Autoren helfen nochmal angeschrieben und wir haben gesagt, dass es sich ja eigentlich nur um ein Missverständnis handeln kann bei ihrer Ablehnung dieser Familie, weil laut Grundgesetz, Artikel 3, darf ja niemand aufgrund von Sprache diskriminiert werden. Über Facebook sind die Autoren an die Öffentlichkeit herangetreten. Ich habe die Lizenz von meinem Träger, an die Öffentlichkeit zu gehen, auch mit unserer Kita. Es wird noch an den Senat gehen, an die Antidiskriminierungsstelle. Diese Aktion jetzt war das erste gezielte Recherchieren und Nutzen des Grundgesetzes für mich. Ich wusste nicht, dass das mit der Sprache da drin steht. Ich muss unser Grundgesetz tatsächlich mal wieder lesen. Artikel 4. Artikel 4 Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Ich bin Ulrike Offenberg und ich bin Rabbinerin. Ich bin Dagmar Wegener, ich bin Pastorin einer Baptistengemeinde. Tage Erjan. aus der Türkei. Ich bin Theologe. Ja, die Religionsfreiheit aus islamischer Sicht ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ersten Muslime in Mekka damals, wo wirklich in sehr schweren Situationen erleben mussten. Und die müssen nach Äthiopien ausflüchten, wo der christliche König dort regiert haben. Mohammed sagte, geht jetzt zu diesem Mann. Er ist ein freiheitsliebender und gerechter Mann. Und erste Muslime von aus Mekka, die sind dort empfangen worden und dort in Frieden gelebt. Also die Christen waren die erste asylgebende Religion in Äthiopien für die ersten Muslime. Und das wird jeden muslimischen Schüler gelehrt. Ja, ich bin Baptistin. Und das Spannende ist, gerade zum Thema Religionsfreiheit, dass Baptismus eigentlich daraus entstanden ist, aus der Frage nach der Religionsfreiheit. Im 17. Jahrhundert gab es in England keine Religionsfreiheit, sondern nur Staatsreligion, ganz klar. Und da haben dann unsere geistlichen Vorfahren gesagt, das wollen sie nicht mehr, und haben dann aber Religionsfreiheit nicht nur für sich gefordert, sondern für alle. Also für den jüdischen Glauben genauso wie für den islamischen Glauben. Es gibt ganz viele sensible Punkte, als Jude in Deutschland zu leben. Religionsfreiheit ereignet sich ja immer in einem bestimmten Umfeld. Ja? Es ist zwar theoretisch im Gesetzbuch festgeschrieben, aber wie es tatsächlich gelebt wird und akzeptiert wird, das muss sich in der Gesellschaft zeigen. Und wir haben vor etwa 5 Jahren doch so eine erhebliche Erschütterung erfahren, als damals diese Beschneidungsdebatte losging, wo es eben auch darum geht, wo endet Religionsfreiheit und wo beginnen und greifen andere Werte in einer demokratischen Gesellschaft. Wir leben, dass wir plötzlich feststellen, es sind nicht unbedingt nur die Religionen, die gegeneinander irgendwie gehen, sondern dass tatsächlich eben genau religiöse Menschen das an manchen Punkten viel mehr einschränken als die Religion gegenseitig. Finde ich, was diesen Grundgesetzartikel auch angeht, sehr, sehr schwierig, damit manchmal umzugehen. Aber was mich interessieren würde, in euren Religionen, der Begriff Freiheit, wie fühlt ihr den? Was bedeutet das für euch? Freiheit ist im islamischen Kontext diese Metaphor von der Eva und Adam, diese Apfel zu essen, heißt das, dass sie selber entscheiden, wo sie sich Verantwortung tragen müssen. Dieser eigene Menschsein erwählt. Gott hat gesagt, ihr habt aber ganz schweren Weg ausgewählt. Da müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Chirut heißt auf Hebräisch Freiheit, ist ja für uns ganz essentiell gebunden an diese Erfahrung des Auszugs aus Ägypten. Ja? Also wir waren einmal Sklaven, wir sind befreit worden. Ja, und diese Freiheit sollen wir bewahren. Aber Freiheit heißt eben nicht, dass jeder machen kann, was er will. Da haben wir die Tora bekommen. Das heißt dann wieder Charut. Sie war eingegraben in, eingemeißelt in Stein. Chirut und Charut sind im Hebräischen dieselben Buchstaben. Also ist so ein Wortspiel. Das heißt, Freiheit ist auch an Gebote und an Regeln gebunden. Und man kann seinen Freiheit eigentlich nur wirklich dann ausleben, wenn sie auch die Freiheit des Nächsten mit berücksichtigt. Wir beziehen uns als Christen auch auf genau dieselben Entstehungsmythen. Ich glaube auch eben, dass Freiheit am besten lebbar ist in Verbindung, entweder zum anderen Menschen, zu Gott, zu Werten. Deswegen auch das Grundgesetz zum Beispiel ist ja Ausdruck auch dessen, dass das heute tatsächlich per Gesetz so ist. Grundgesetz natürlich muss sein, aber es darf nicht so verstanden werden, dass die religiöse Freiheiten eingeschränkt wird. So darf man die Grundgesetze nicht einfach verstehen. Grundgesetze sind da eigentlich, unser Zusammenleben zu ermöglichen. In Islamabad ist dieses Bekleidungsgebot. Die richtige Sache ist, dass ihr eurer innerlichen Persönlichkeit, Respekt gegenüber anderen Menschen habt. Bekleidung ist gut, aber besser ist, dass man sich gedankenmäßig schützt. In der christlichen Tradition im Neuen Testament gibt es das ja durchaus auch, dass Frauen ihr Haupt bedecken sollen. Das schreibt Paulus in einem seiner Briefe und das ist ja auch lange Tradition gewesen. Ich finde immer ein bisschen, ja, wenn die Frauen das wollen, so what? Also das ist, denke ich tatsächlich, das muss das Individuum tatsächlich selbst entscheiden dürfen. Meine Familie ist aus dem Libanon und 1990, als ich also 2 Jahre alt war, sind wir nach Deutschland geflüchtet. Die Glaubensfreiheit ist natürlich in unserem Grundgesetz verankert, aber in unserer Gesellschaft durch diese ganzen Umstände noch nicht. Für mich ist Islam etwas, was mit Liebe zu tun hat. Und das, womit Islam verbunden wird heutzutage, ist der Extremismus und Terrorismus. Es ist schon so weit gekommen, dass ich in eine U-Bahn einsteige oder in einen Bus und so jemanden sehe mit einem langen Bart und mit Gewändern und an ein Attentat denke. So weit geht das schon und deswegen ist es für mich eine sehr, sehr kritische Zeit. Es ist einfach so geworden bei mir persönlich, dass ich angefangen habe, diese Informationen über den Islam, die wir bekommen, durch die Medien zu überprüfen. Und ich habe dadurch sehr viel über meinen eigenen Glauben herausgefunden. Auch ich gehe damit viel privater um als früher. Nicht, dass ich mich schäme oder so, überhaupt nicht, aber ich denke zwei, dreimal darüber nach, bevor ich etwas Religiöses tue in der Öffentlichkeit. Es ist nicht nur in Serbien, das ist etwas, was halt in der ganzen Welt immer noch und immer mehr aktuell ist. Nach dem Bosnischen Krieg sind plötzlich die Menschen in Jugoslawien super religiös geworden. Kroaten sind die großen Katholiken geworden, Serben sind große Orthodoxen geworden, die Leute in Bosnien große Moslems. Und nicht als gute Grundlage beschreiben, weil in ihrem Fall, das war überwiegend, um die Unterschiede zu unterstützen. Ich respektiere die Freiheit natürlich, aber wenn ich über Situationen in Jugoslawien nachdenke, das bestätigt meine Überzeugung, dass Religion uns auseinanderbringt und nicht zusammenbringt. Freiheit und Pluralismus. Diese beiden gehören zusammen. Es geht ja nicht nur um die nationale Freiheit der Bundesrepublik, sondern um das Individuum und das Zusammenleben unterschiedlicher Individuen. Das ist für mich die Bedeutung, die Rolle des Grundgesetzes, wenn ich sie auf ihren absoluten Kern reduzieren sollte. Artikel 5. Mein Name ist Norbert Bolz, ich bin Medienwissenschaftler, Universitätsprofessor an der Technischen Universität Berlin. Und natürlich ist der Artikel 5 des Grundgesetzes für mich besonders wichtig und ich lese ihn gerne noch einmal vor. Artikel 5 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, in gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das ist ein wunderbarer Artikel. Während man ewig darüber streiten wird, was die Würde des Menschen bedeuten soll, ist hier doch sehr klar die Meinungsfreiheit definiert. Und auch die Weiterungen, die die Meinungsfreiheit und Veröffentlichungsfreiheit hat, nämlich das vor allem für mich als Wissenschaftler Bedeutsame, dass Forschung und Lehre frei sind. Leider Gottes trifft es nicht ganz die Wirklichkeit. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen dem Idealtypus der vom Grundgesetz beschriebenen freiheitlichen Wirklichkeit und der Fakten der heutigen Gesellschaft. Und das betrifft auch ein bisschen Forschung und Lehre, wobei die nicht zensiert wird, aber sie wird doch gegängelt. Also der Zwang, mehr oder minder Lehre und Forschung auf das auszurichten, was von der Wirtschaft mit Geld überhaupt finanziert wird. Aber gravierender ist sicher das Problem der Meinungsfreiheit, die zwar formal nach wie vor gewährleistet ist, aber doch gerade in den letzten Jahren haben wir verstärkt gemerkt in der Debatte über Political Correctness, dass es doch nicht so einfach ist, abweichende Meinungen zu äußern, ohne sanktioniert zu werden. Die abweichenden Meinungen werden zwar nicht zensiert in einem offiziellen Sinne, aber sie werden doch sanktioniert und man muss sich doch in vielen Zusammenhängen immer auch fragen, wie opportun es ist, die eigene abweichende Meinung überhaupt zu äußern, ob man bereit ist, die Kosten zu tragen. Im Grunde geht es für Deutschland nur noch darum, eine Brücke zu bauen zwischen dem im Grundgesetz wunderbar definierten Selbstverständnis, das wir eigentlich brauchen, das unsere Identität ausreichend definiert, und dem Status quo, der definiert ist nach wie vor kulturell durch eine Art Bürgerkrieg zwischen Political Correctness und denjenigen, die darüber unglücklich sind oder auch mit dieser Bewegung nicht mithalten wollen und können. John Stuart Mill hat das ja genau richtig gesagt. Und wäre es auch nur ein einziger, der eine abweichende Meinung hat und würde diese abweichende Meinung auch noch so verrückt klingen, die Demokratie kann das verkraften, sie muss es verkraften und es ist immer die Möglichkeit vorhanden, dass gerade diese wenigen abweichenden Meinungen letztlich doch die Information enthalten oder die Wahrheit enthalten, die uns am Ende dann weiterbringt. Das Rezept aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, eine demokratische Wirklichkeit werden zu lassen, besteht schlicht darin, mit dem Inhalt des Artikels 5 wirklich ernst zu machen, absolute, uneingeschränkte Meinungsfreiheit im Sinne auch aller großen Politiker. Ich denke nur an de Gaulle, der mal gesagt hat, einen Sartre verhaftet man nicht, einen, auch obwohl er mir in jedem Wort widerspricht, obwohl er mein größter politischer Feind ist, er darf frei sprechen und er wird durch nichts sanktioniert. Wenn wir dieses Selbstbewusstsein gewinnen würden, und zwar gerade auf politischer, aber auch auf intellektueller Ebene, wer anders denkt, ist eingeladen zur Diskussion, darf frei und ohne Sanktionen zu befürchten seine Meinung äußern, dann stünde der Wirklichkeit des Artikels 5 nichts mehr im Wege und dann wären wir tatsächlich eine Art Modelldemokratie, die auf sich stolz sein kann. Ich freue mich darüber zu sehen, wie viele Tausend in so vielen Städten in Deutschland heute auf der Straße sind, damit wir gemeinsam ein erkennbares Zeichen setzen können, nämlich, dass Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft nicht angetastet werden dürfen. Wir betrachten Redefreiheit und Pressefreiheit als etwas Naturgegebenes. Es gibt ganze Länder und Regionen, wo das verschwindet. Und Ungarn gehört zu diesen Ländern. Und ich habe langsam das Gefühl, dass wir hier in Deutschland, also die Deutschen und die Eingedeutschten, also auch du und ich, die hier leben, stehen noch in diesem kleinen Kreis der See, wo noch Wasser geblieben ist. Aber drumherum, das Wasser ist eigentlich ausgetrocknet und es ist Wüste. Wenn ich an Freiheit denke, dann denke ich an das Wort die Stimme. In der Stille kann man ja keine unterschiedlichen Meinungen hören oder so. Das ist dadurch geprägt, dass ich bis 1989 in der Tschechoslowakei in einem kommunistischen Regime gelebt habe. Das sollten sich Leute heute erinnern. Wir erleben doch heute die Verletzlichkeit der Freiheit, überall über uns herum. Und das Grundgesetz, so wie es da steht, schön und ehren, ist für mich der Ort, der das Vertrauen schafft in die Dauerhaftigkeit. Was ist vielleicht noch wichtig, die Einordnung in den aktuellen politischen Kontext? Beschneidung der Freiheit, für Leute wollen eher auf ihre Freiheit verzichten, weil sie Angst haben. Sicherheit als Gegenpol zu Freiheit. Also so der Rechtsruck, der Hang wieder zum Nationalen, zum Völkischen, das ist ja hier genauso wie in Amerika. Im Grunde ist es ja der gleiche Trend. Die Amerikaner haben das halt ein bisschen ungefilterter. Vergessen Sie nicht, wir waren in einer schlimmen Diktatur. Und die Amerikaner brachten mit als Programm die Umerziehung der Deutschen. Das ist nicht obendrauf gesetzt nach dem Motto, darunter sind doch wieder kleine Nazis, sondern wir haben den Wert der Demokratie wirklich erfasst. Ja, aber uns trifft da ja gerade eine Pflicht, ne? Also es ist ja auch irgendwie, es gibt die deutsche Reue und mit der geht unsere Sensibilisierung einher. Und das ist was sehr Fortschrittliches, was wo wir auch stolz drauf sein können, dass wir dieses Denken dadurch entwickelt haben. Im Auftrage des Parlamentarischen Rates. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir wieder die Grundbedingungen von Freiheit und die Grundnotwendigkeit von demokratischer Verfasstheit verteidigen müssen. Aber in der Situation sind wir inzwischen angekommen und das verändert den Blick auf das Grundgesetz, weil es nicht mehr eine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Schatz. Was für Sie ist Freiheit? Für mich ist Freiheit, keine Angst zu haben. Also Freiheit muss man zunächst mal unterscheiden, Freiheit von etwas, Freiheit von Gewalt, Freiheit von Angst. Für mich ist Freiheit, wenn man sich selbst sein kann. Oder Freiheit zu etwas. Ich darf alles Mögliche tun, ich habe die Freiheit. Und ich denke, dass die deutsche Verfassung vor allen Dingen Freiheit zu hat. Zum Beispiel Meinungsfreiheit einfach mal gleich damit in die Runde werfen. Und du? Gleiche Rechte für alle. Wow. Sehr schön. Ich stolz. Ja, es ist eigentlich ein Gefühl für mich. Freiheit ist sehr Individuum. das Leben zu gestalten, wie er möchte. Freiheit, mich einfach zu bewegen. Ohne, dass ich gefragt werde, wohin willst du, was machst du, was tust du. Das sind ganz typische persönliche Freiheiten, da hat mir niemand dazwischen zu reden. Die Freiheit im Grundgesetz soll eigentlich universal sein. All das ist in unendlich vielen Ländern dieser Erde nicht der Fall. Im Wesentlichen ist das ein Programm, das ein liberaler, freiheitlich denkender, demokratischer Mensch sich für die gesamte Menschheit wünschen würde. Und insofern steckt da auch ein revolutionäres Potenzial drinnen, weniger für uns selbst. Wir sollten uns nur an die Nase fassen, die eigene, und sagen, leben wir entsprechend oder nicht, sondern das wäre ja etwas, was für etwa Erdogans Türkei einen Umsturz bedeuten würde. Bei uns ist die Sache etwas anders. Es gibt Falltüren und Lücken im Gesetz. Man kann kein Gesetz wasserdicht machen, schon gar ein Grundgesetz. Jedes Grundgesetz muss auch mit gewissen Unbestimmtheiten operieren. Mit der Unbestimmtheit, was ist mit Freiheit konkret gemeint beispielsweise, oder was heißt Zensur? Auch da kann man streiten. Ich bin der Meinung, dass Freiheit hat auch gewisse Grenzen, wo meine Freiheit stößt gegen die Freiheit des anderen. Wo ich ihn beleidige, dann ist Schluss mit lustig. Mein früherer Chef, der Bundespräsident, hat ja immer gesagt, dass Verantwortung ist die Freiheit der Erwachsenen. Und das beschreibt die Vorstellung, dass Freiheit nicht grenzenlos ist. Die wahre Freiheit besteht natürlich darin, dass man sich einbringt in Gemeinschaftlichkeit, in Staatlichkeit, in verantwortliches Handeln. Aber man tut es herauskommend aus der Freiheit und aus der selbstgewählten Perspektive auf das Zusammenleben. Diese Artikel sind im Grundgesetz. Die führen zu den Freiheit des Seins. Sie dürfen ja nicht vergessen, die Grundrechte sind ja nicht etwa Deutschen vorbehalten, sondern es geht los. Die Würde des Menschen ist unantastbar, erklärt schon alles, die hier von Artikel 1 bis 5 steht. Und Artikel 2, jeder hat das Recht. Oder Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, nicht alle Deutschen. Sondern jeder, der hier lebt, hat die gleichen Rechte. Und deswegen kann ich keine Begründung finden, dass das Grundgesetz sagt, wir müssen uns abschließen, wir müssen die Grenzen dicht machen, wir verlieren unsere Identität. Das weiß ich, dass solche Ängste bestehen, aber das hat, meine ich, mit unserer Verfassung gar nichts zu tun. Nachdem die Deutschen die Weltmeister des Bösen waren, sollen sie jetzt zu den Weltmeistern des Guten werden. Das ist genauso hybrid wie das, was man eigentlich bekämpft. Und es wäre wunderbar, wenn wir wieder in eine Mitte finden können, in eine politische und zivilisatorische Mitte, in eine gewisse Unaufgeregtheit zurückkehren könnten. Dann würde auch jeder Artikel des Grundgesetzes wieder seinen unmittelbar guten Sinn machen. Ich denke, dass die Freiheit erstmal die Überwindung der Unfreiheit ist. In den osteuropäischen Ländern, das, was uns vorher getrieben hat, war die große Sehnsucht nach Freiheit. Und Sehnsucht beflügelt. Wir haben um die Freiheit gekämpft und das hat die ganzen Menschen zusammengehalten. Aber als das dann war, und das ist jetzt, stellt sich heraus, dass jeder was anderes meinte. Grundgesetzland. Eine Volksbefragung in 5 Artikeln. Feature von Paul Brody. Mit Norbert Bolz, Thomas Kleine-Brockhoff, Lore Maria Peschel-Gutzeit, Carmen Sitter, Teilnehmern des Salons der Sprache, Passanten und vielen anderen. Technische Realisation: Max Knoth. Komposition und Regie: Paul Brody. Redaktion: Leslie Rosin.